HR2 Kultur. Archivschätze. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Silke Hildebrandt und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe Archivschätze, das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Heute möchte ich Ihnen ein wichtiges Rundfunkgenre vorstellen: Theater im Radio. Am Beispiel von Heinrich von Kleist, Der zerbrochene Krug. Theaterstücke gehörten zu den ersten Sendungen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da Empfangsgeräte anfangs sehr teuer waren, mussten die privaten Betreiber der Sender vor allem das solvente Bürgertum für die neue Technik begeistern. Und so bot es sich an, bekannte und beliebte Theaterstücke vor den Mikrofons zu inszenieren. Das sogenannte Sendespiel, auch Theater für Blinde genannt, etablierte sich bald als feste Größe im Sendebetrieb. Die großen Theater ihrerseits erkannten schnell, was sich auch ihnen für eine Chance durch die neue Technik bot. Plötzlich war man nicht mehr begrenzt auf die Zuschauer im Saal. Man konnte unmittelbar ein größeres Publikum für die eigenen Produktionen gewinnen. Und mehr noch, Stücke, die der strengen politischen Bühnenzensur zum Opfer fielen, konnten hier vereinzelt dennoch zur Premiere gebracht werden. Als prominentestes Beispiel gilt die Heilige Johanna der Schlachthöfe von Bertolt Brecht aus dem Jahre 1932. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzte sich diese Symbiose von Theater und Radio noch aus anderen Gründen fort. Viele Theater waren ausgebombt und zerstört. Und so übernahm das Radio die lebenswichtige Funktion der kulturellen Grundversorgung. Das Stück, das ich Ihnen heute mitgebracht habe, Heinrich von Kleist, Der zerbrochene Krug, nimmt unter den Theateradaptionen noch einmal eine Sonderstellung ein. Alleine bis 1962 entstanden 18 verschiedene Radioproduktionen davon. Vielleicht liegt es ein wenig daran, dass Heinrich von Kleist in seinen Dramen intensiv mit den unterschiedlichen Ebenen unseres Sprachausdrucks arbeitet. Gedankenstimme, Dialog, Kommentar fließen nahtlos ineinander. Und während auf der Bühne alles gleich laut gesprochen werden muss, damit auch die ZuschauerInnen im Oberrang noch etwas hören, erlaubt das Sprechen vor dem Mikrofon eine feinere Nuancierung durch Abstand und Lautstärke. Hören Sie nun Der zerbrochene Krug, 1951 inszeniert von Ulrich Lauterbach für den Hessischen Rundfunk mit Ernst Walter Mitulski, Lotte Kleinschmidt, Klaus-Jürgen Wussow und vielen anderen. Was zum Henker, sagt Gevatter Adam. Wie sieht ihr aus? Ein ganz zerschundenes Bein? Ja, sieht. Zum Straucheln braucht's doch nichts als Füße. Auf diesem glatten Boden ist ein Strauch hier. Gestrauchelt bin ich hier, denn jeder trägt den leidigen Stein zum Anstoß in sich selbst. Ihr stammt von einem lockern Ältervater, der so beim Anbeginn der Dinge fiel und wegen seines Falls berühmt geworden. Ihr seid doch nicht... Nun? Gleichfalls? Ob ich... Ich glaube, hier bin ich hingefallen, sage ich euch. Wann trug sich die Begebenheit denn zu? Jetzt? In dem Augenblick, da ich dem Bett ansteig. Ich hatte noch das Morgenlied im Mund, da stolper ich in den Morgen schon. Und ehe ich noch den Lauf des Tags beginne, renkt unser Herrgott mir den Fuß schon aus. Und wohl den linken oben ein? Freilich. Allgerechter, der ohnehin schwer den Weg der Sünde wandelt. Der Fuß? Was? Schwer? Warum? Der Klumpfuß. Klumpfuß? Ein Fuß ist wie der andere. Ein Klumpen. Erlaubt, da tut ihr eurem Rechten Unrecht.

nicht die Perücke. Warum nicht? Weil ihr... Nun? Gestern Abend, Glock 11. Nun? Ihr kamt ja, besinnt euch, ohne die Perücke ins Haus. Und eure andere ist beim Perückenmacher. Ich wär... Ja, meine treue Richter Adam, kahlköpfig wart ihr, als ihr wiederkamt. Ihr spracht, ihr wird gefallen. Wisst ihr es nicht? Das Blut musste ich euch noch vom Kopfe waschen. Habt ihr die Wund seit gestern schon? Nein, heut. Die Wunde heut und gestern die Perücke. Was die gewaschen hat, das weiß ich nicht. Scher dich zum Satan, wo du hingehörst, in die Registratur. Geh. Margarete, der Vater Küster soll mir seine borgen. In meine hätte die Katze heute Morgen gejungt, das Schwein. Die Katze? Was seid ihr? Der Teufel soll mich holen. Ich hatte die Perücke aufgehängt auf einen Stuhl, da ich zu Bette ging. Den Stuhl berühre ich in der Nacht, sie fällt. Drauf nimmt die Katze sie ins Maul, legt sie unter das Bett und jungt darin. Gut, gut. Kanaillen, die balzen sich und jungen, wo ein Platz ist. So soll ich hingehen? Ja, und mein Gruß an Muhme Schwarzgewand, die Küsterin. Ich schicke dir die Perücke unversiert noch heute zurück. Ihm brauchst du nichts zu sagen, verstehst du mich? Ich werde es schon bestellen. Mir ahnet heute nichts Gutes, Gevatter Licht. Warum? Es geht bunt alles über Ecke mir. Ist nicht auch heute Gerichtstag? Allerdings, die Kläger stehen vor der Türe schon. Mir träumt, es hätte ein Kläger mich ergriffen und schleppte vor den Richtstuhl mich. Und ich säße gleichwohl auf dem Richtstuhl dort und schält und hunzt und schlingelte mich herunter und judiziert den Hals ins Eisen mir. Wie ihr euch selbst? So wahr ich ehrlich bin. Die läppsche Furcht. Gebt ihr nur vorschriftsmäßig, wenn der Gerichtsrat gegenwärtig ist, Recht den Parteien auf dem Richterstuhle, damit der Traum vom ausgehunzten Richter auf andere Art nicht in Erfüllung geht. Gott grüß euch, Richter Adam. Ei, willkommen. Willkommen, gnädiger Herr in unserem Häusem. Wer konnte, du gerechter Gott, wer konnte so freudigen Besuches sich gewärtigen? Ich komme ein wenig schnell, ich weiß. Das Obertribunal in Utrecht will die Rechtspflege auf dem platten Land verbessern, die mangelhaft von mancher Seite scheint. Und strenge Weisung hat der Missbrauch zu erwarten. Doch mein Geschäft auf dieser Reise ist noch ein strenges nicht. Sehen soll ich bloß, nicht strafen. Und finde ich gleich nicht alles, wie es soll, ich freue mich, wenn es erträglich ist. Für wahres, so edle Denkart muss man loben. Klärt die Justiz in Häusem gütigst auf, denn fändet ihr sie heute im Amt schon, wie ihr sie wünscht, mein Seel, so wäre es ein Wunder, da sie nur dunkel weiß noch, was ihr wollt. Es fehlt an Vorschriften, ganz recht. Ganz recht, ja. Vielmehr, es sind zu viel, man wird sie sichten müssen. Sichten müssen, ja, durch ein großes Sieb. Viel Spreu. Das ist doch der Herr Schreiber. Der Schreiber liegt zu euer hohen Gnadendiensten. Pfingsten 9 Jahre, dass ich im Justizamt bin. Ja, setzt euch. Lasst sein. Ihr kommt von Holler schon? 2 kleine Meilen. Ja, es trug sich dort ein unangenehmer Vorfall zu. Wer es war, gestrenger Herr? Der Richter Pfaul, weil er Arrest in seinem Haus empfing, Verzweiflung hat den Toren überrascht? Er hing sich auf und machte übel Ärger. Was nur Unordnung schien, Verworrenheit, nimmt jetzt den Schein an der Veruntreuung, die das Gesetz, ihr wisst, nicht mehr verschont. Sagt doch, ihr habt ja wohl Gerichtstag heute. Ob wir... Was? Ja, den ersten in der Woche. Und jene Schar von Leuten, die ich draußen auf eurem Flure sah, sind das... Das werden... Die Kläger sind's, die sich bereits versammeln. Gut, dieser Umstand ist mir lieb. Ihr Herren, lasst diese Leute, wenn's beliebt, erscheinen. Ich wohne dem Gerichtsgang bei. Wir nehmen die Registratur, die Kassen nachher, wenn diese Sache abgetan ist. Wie ihr befehlt. Der Büttel. Hey, Hanfriede. Grüß von Frau Küster, Herr Richter Adam. Psst. Sie sagt, es wäre Morgenpredigt heute. Steh doch. Der Küster hätte selbst die eine auf und seine andere... Sei doch ruhig. Und seine andere beim Perücken machen. Verfluchte. Auf meine Ehre, gnädiger Herr. Was geht's? Ein Zufall, ein Verwünschter hat um beide Perücken mich gebracht. Ich muss kahlköpfig den Gerichtstag halten. Kahlköpfig? Ja. Beim ewigen Gott, so sehr ich ohne der Perücke Beistand um mein Richteransehen auch verlegen bin. Ihr müsst es auf dem Vorwerk noch versuchen, ob mir vielleicht der Pächter... Wie weit ist's auf das Vorwerk? Ein kleines Halbstündchen. Eine halbe Stunde, was? Und eure Sitzungsstunde schlug bereits? Macht fort. Ich muss noch heute nach Hösserhe. Auch das, ja. Hier ist der Büttel. Kann ich inzwischen mit einem guten Frühstück, Wurst aus Braunschweig, ein Gläschen Danzig Dank etwa? Hab's schon genossen. Geht ihr und nutzt die Zeit. Ich brauche sie in meinem Büchlein etwas mehr zu merken. Nun, wenn ihr so befehlt. Komm, Margarete. Ihr seid ja böse verletzt, Herr Richter Adam. Seid ihr gefallen? Habe einen wahren Mordschlag. Heute früh, als ich dem Bett entstieg, getan. Das tut mir leid. Es wird doch weiter nicht von Folgen sein. Ich denke nicht. Und auch in meiner Pflicht soll es weiter mich nicht stören. Erlaubt, dass nun mein Richterkleid ich hole. Geht, geht. Die Kläger rufst du. Jawohl. Marsch! Ihr guckt, zerkrümmern ist gesehen, dass die Parteien eintreten. ihr? Sei sie nur ruhig, Frau Macht. Es wird sich alles hier entscheiden. Oh ja, entscheiden. Seht doch den Klugschwätzer. Hier wird entschieden werden, dass geschieden der Krug mir bleiben soll. Für so ein Schiedsurteil gebe ich selbst die geschiedenen Scherben nicht. Wenn sie sich recht erstreiten kann, sie hört's ersetzen. Er mir den Krug ersetzen. Setz ihr den Krug mal hin, versuche es mal. Setz ihn mal hin auf das Gesims. Ersetzen. Sie hört's, was geifert. Sie kann man mehr tun. Wenn ihr meinen Sohn den Krug zerbrochen, soll sie entschädigt werden. Lass er sie, Vater. Folg an mir, der Drache. Es ist der zerbrochene Krug nicht, der sie wurmt. Die Hochzeit ist es, die ein Loch bekommen. Und mit Gewalt hier denkt sie, sie zu flicken. Verflucht bin ich, wenn ich die Metze nehme. Der eitle Flaps, die Hochzeit ich hier flicken. Und stünd die Hochzeit blankgescheuert vor mir, wie noch der Krug auf dem Gesimse gestern. Ich schlüg sie gellend ihm am Kopf in zwei. Ich da was flicken. Ruprecht. Fort du. Liebster Ruprecht. Mir aus den Augen. Ich beschwöre dich. Liederliche. Ich mag nicht sagen, was. Lass mich ein einziges Wort dir heimlich. Nichts. Du gehst zum Regimente jetzt, Ruprecht. Krieg ist's. Bedenke Krieg, in den du ziehst. Willst du mit solchem Grolle von mir scheiden? Groll? Nein, bewahr mich Gott, das will ich nicht. Gott schenkt dir so viel Wohlergehen, als er erübrigen kann. Doch kehrt dich aus dem Kriege gesund zurück und wird dein Häus um 80 Jahre alt. So sagt ich noch im Tode zu dir, Metze. Du willst ja selber vor Gericht beschwören. Ewe, hinweg! Willst du dich noch beschimpfen lassen? Mutter, lass doch den Krug. Wer wollte doch um einen irdenen Krug und stammte von Herodes Zeiten her solch einen Aufruhr, so viel Unheil stiften? Du sprichst, wie du's verstehst. Dein guter Name lag in diesem Topfe. Und vor der Welt mit ihm ward er zerschlagen, wenn auch vor Gott nicht. Heiß, Evchen. Sieh. Und der Frierschott geschlingelt, der Ruprecht. Ei, was Teufel. Sieh, die ganze Sippschaft. Die werden mich doch nicht bei mir verklagen. Oh, liebste Mutter, folgt mir, ich beschwöre euch. Lasst diesen Unglückszimmer und entfliehen. Gevatter, sagt, was bringen die? Lappalien, es ist ein Krug zerbrochen worden, höre ich. Ein Krug? So, wer zerbrach den Krug? Mein Seel, setzt euch, so werdet ihr es erfahren. Evchen. Geh er. Ein Wort. Ich will nichts wissen. Was bringt ihr mir? Ich sag ihm, er soll gehen. Evchen, ich bitte dich. Was soll mir das bedeuten? Wenn er nicht gleich, ich sag's ihm, lass er mich. Gevatter Licht, mein Seel, ich halt's nicht aus. Die Wunde am Schienbein macht mir Übelkeiten. Führt ihr die Sache. Ich will zu Bette gehen. Zu Bett? Ja, ihr wollt? Ich glaub, ihr seid verrückt. Evchen, ich flehe dich um alle Wunden. Was ist's, das ihr mir bringt? Ist's nur der Krug? Ja, der zerbrochene Krug nur. Und weiter nichts? Nichts weiter. Nichts? Gewiss nicht. Ich sag ihm, geh er. Lass er mich zufrieden. Hör du bei Gott, sei klug, ich rate es dir. Ihr Unverschämter. In dem Attest steht Ruprecht Tümpel. Ich trag's hier fix und fertig in der Tasche. Hörst du's knackern, Evchen? Sieh, das kannst du auf meine Ehre heut übers Jahr dir holen, wenn's heißt, der Ruprecht in Batavia krepiert. Sprecht nicht mit den Parteien, Herr Richter Adam, vor der Session. Was befehlen, euer Gnaden? Hier ist der Platz, der eurem Amt gebührt, und öffentlich verhöre, was ich erwarte. Verflucht. Ich kann mich nicht dazu entschließen. Es klirrte etwas, da ich Abschied nahm. Herr Richter, seid ihr? Ich? Auf Ehre nicht. Was? Was? Ich fragte. Ihr fragtet, ob ich... Ob ihr taub seid, fragte ich. Dort, seine Gnaden haben euch gerufen. Ich glaubte... Wer ruft? Der Herr Gerichtsrat dort. Gleich, gleich. Was befehlen, euer Gnaden? Soll jetzt die Prozedur beginnen? Ihr seid ja sonderbar zerstreut. Was fehlt euch? Auf Ehe, verzeiht. Es hat ein Perlhuhn mir, das ich von einem Indienfahrer kaufte, den Pips. Ich soll es nudeln und versteh's nicht und fragte dort die Jungfer bloß im Rat. Ich bin ein Narren solchen Dingen, seht, und meine Hühner nenne ich meine Kinder. Ihr setzt euch. Ruft den Kläger und vernehmt ihn. Und ihr, Herr Schreiber, führt das Protokoll. Sehr wohl. Befehlen, euer Gnaden, den Prozess nach den Formalitäten oder so, wie er in Häusum üblich ist, zu halten? Nach den gesetzlichen Formalitäten, wie er in Häusum üblich ist. Nicht anders. Gut, gut. Ich werde euch zu bedienen wissen. Seid ihr bereit, Herr Schreiber? Zu euren Diensten. So, nimm Gerechtigkeit an deinen Lauf. Kläger, trete vor. Hier, Herr Dorfrichter. Wer seid ihr? Wer? Ihr. Wer ich? Wer ihr seid? Des Namens, Standes, Wohnorts und so weiter. Ich glaube, er spaßt, Herr Richter. Spaßen? Was? Ich sitze im Namen der Justiz, Frau Marthe. Und die Justiz muss wissen, wer ihr seid. Lasst doch die sonderbare Frage. Ihr guckt mir alle Sonntag in die Fenster, ja, wenn ihr aufs Fuhrwerk geht. Kennt ihr die Frau? Sie wohnt hier um die Ecke, euer Gnaden. Witwe eines Kastellans. Heber mir jetzt. Sonst eine ehrliche Frau von gutem Ruf. Wenn ihr so unterrichtet seid, Herr Richter, setzt ihren Namen nur ins Protokoll und schreibt dazu dem Amte wohlbekannt. Auch das. Ihr seid nicht für Formalitäten. Schreiber tut, eilt wie seine Gnaden anbefohlen. Fragt nach dem Gegenstand der Klage jetzt. Jetzt soll ich... Ja, den Gegenstand ermitteln. Das ist gleichfalls ein Krug, verzeiht. Wie gleichfalls? Ein Krug. Ein bloßer Krug. Setzt einen Krug ins Protokoll und schreibt dabei dem Amte wohlbekannt. Ist nicht ein Krug, Frau Marthe? Ja, hier der Krug. Und wer zerbrach den Krug? Gewiss der Schlingel. Ja, er, der Schlingel dort. Mehr brauche ich nicht. Das schlügt sie in den Hals hinein. Schweig, Maulaffe! Setzt einen Krug, Herr Schreiber, wie gesagt, zusammen dem Namen des, der ihn zerschlagen. Jetzt wird die Sache gleich ermittelt sein. Herr Richter, ei, welch ein gewaltsames Verfahren. Ihr Gnaden lieben Förmlichkeiten nicht... Wenn ihr Herr Richter Adam recht anders nicht als so könnt geben, so tretet ab. Vielleicht kann's euer Schreiber. Erlaubt, ich gab's wie hier in Häusem üblich. Euer Gnaden haben es also mir befohlen. Ich befahl euch recht, hier nach den Gesetzen zu erteilen. Und hier in Häusum glaubt ich die Gesetze wie anderswo in den Vereinigten Staaten. Da muss submissig um Verzeihung bitten. Wir haben hier Statuten, eigentümliche, nicht aufgeschriebene, muss ich gestehen, doch durch bewährte Tradition uns überliefert. Doch auch in eurer anderen Form bin ich, wie sie im Reich mag üblich sein, zu Hause. Verlangt ihr den Beweis wohl an? Befehlt, ich kann recht so jetzt so. So erteilen. Ihr gebt mir schlechte Meinungen, Herr Richter. Es sei, ihr fangt von vorn die Sache an. Auf Ehr, gebt Acht, ihr sollt zufrieden sein. Frau Marthe Rull, bringt eure Klage vor. Ich klag, ihr wisst's, hier wegen dieses Krugs. Seht ihr den Krug, ihr wertgeschätzten Herren? Seht ihr den Krug? Oh ja, wir sehen ihn. Nichts seht ihr mit Verlaub, die Scherben seht ihr. Der Krüge Schönster ist entzweigeschlagen. Hier, gerade auf dem Loch, wo jetzt so nichts, sind die gesamten niederländischen Provinzen dem spanischen Philipp übergeben worden. Hier im Ornat stand Kaiser Karl der V., von dem seht ihr nur noch die Beine stehen. Hier kniete Philipp und empfing die Krone. Der liegt im Topf bis auf den Hinterteil und auch noch der hat einen Stoß empfangen. Hier in der Mitte mit der heiligen Mütze sah man den Erzbischof von Arras stehen. Den hat der Teufel ganz und gar geholt. Hier Häuser seht, vom großen Markt zu Brüssel. Hier guckt noch ein Neugieriger aus dem Fenster. Doch was er jetzt so sieht, das weiß ich nicht. Frau Marthe, lasst uns was zur Sache nicht gehören. Erlaubt. Wie schön der Krug gehört zur Sache. Wenn ich nicht reden soll, Herr Richter Adam, so bin ich unnütz hier. So will ich gehen und ein Gericht mir suchen, das mich hört. Ihr sollt hier reden. Doch wenn ihr uns sagt, dass jener Krug euch wehrt, so wissen wir so viel, als wir zum Richten hier gebrauchen. Wie viel ihr brauchen möget, weiß ich nicht. Das aber weiß ich, dass ich, um zu klagen, muss für euch sagen dürfen, über was. Zum Schluss jetzt. Was geschah dem Krug? Den Krug, ihr hohen Herren Richter beide. Den Krug hat jener Schlingel mir zerbrochen. Wer? Er, der Rupprecht dort. Erzählt den Hergang, würdige Frau Marthe. Es war 11 Uhr gestern. Wann sagt ihr? 11 Uhr. Am Morgen? Ach nein, verzeiht, am Abend, und schon die Lampe im Bette wollte ich löschen, als laute Männerstimmen ein Tumult in meiner Tochter abgelegenen Kammer mich erschreckt. Geschwind die Treppe eilig hinab. Ich finde die Kammertür gewaltsam eingesprengt. Schimpfreden schallen wütend mir entgegen. Mhm. Und da ich mir den Auftritt jetzt beleuchte, was find ich jetzt? Den Krug find ich zerschärbt im Zimmer liegen. Das Mädchen ringt die Hände. Und er, der Flaps dort, der trotzt wie Tollerchen des Zimmers Mitte. Eiwetter. Was? Sie da, Frau Marthe. Ja, ihn stelle ich dort zur Rede, was er hier in später Nacht zu suchen, mir die Krüge des Hauses tobend einzuschlagen habe. Und er zur Antwort gibt mir der Halunke, es hat ein anderer den Krug vom Sims gestürzt. Ein anderer, ich bitte euch, der vor ihm aus der Kammer nur entwichen und überhäuft mit Schimpf mir da das Mädchen. Oh, faule Fische, hierauf? Auf dies Wort sehe ich das Mädchen fragend an. Die steht gleich einer Leiche da. Ich sage, Ewe, sie setzt sich. Ist ein anderer gewesen, frag ich. Und Josef und Maria ruft sie an. Was denkt ihr Mutter auch? So sprich, wer war's? Wer sonst, sagt sie. Und wer auch konnte es anders? Und schwört mir zu, dass er's gewesen ist. Was schwor ich euch? Was habe ich euch geschworen? Nichts schwor ich. Nichts euch. Nein, dies lügt ihr. Da hört ihr es. Und jetzt verfluchter Schwein. Nichts schwor ich. Nichts. Nichts habe ich geschworen. Seid doch vernünftig, Kinder. Das ist ja seltsam. Du hättest mir, Ewe, nicht versichert, nicht Josef und Maria angerufen. Beim Schwur nicht, schwörend nicht. Seht dies, jetzt schwör ich. Und Josef und Maria rufe ich an. Ei, Leutchen, ei, Frau Marthe, was schüchtert Sie das gute Kind auch ein? Wenn sich die Jungfer wird besonnen haben, erinnert ruhig dessen, was geschehen und was, spricht sie nicht, wie sie soll, geschehen noch kann. Gebt acht, so sagt sie heut uns aus wie gestern, gleich viel, ob sie es beschwören kann, ob nicht. Lasst Josef und Maria aus dem Spiel. Nicht doch, Herr Richter, nicht. Wer wollte den Parteien so zweideutige Lehren geben? Ich aber, ich versichere es euch, Herr Richter. Und kann ich gleich nicht, dass sie es schwur behaupten. Dass sie es gesagt hat gestern, das beschwöre ich. Und Josef und Maria rufe ich an. Nun, weiter will ich auch die Jungfer. Herr Richter. Euer Gnaden, was sagt er? Nicht, Herzensevchen? Heraus damit. Wer leugnet euch, dass ich's gesagt? Da habt ihr's. Metze die. Schreibt auf. Pfui, schämen Sie sich. Von eurer Aufführung, Herr Richter Adam, weiß ich nicht, was ich denken soll. Wenn ihr selbst den Krug zerschlagen hättet, könntet ihr von euch ab den Verdacht nicht eifriger hinwälzen auf den jungen Mann als jetzt. Ihr setzt nicht mehr ins Protokoll, Herr Schreiber, als nur der Jungfer Eingeständnis, hoffe ich. Jawohl. Vom gestrigen Geständnis, nicht vom Faktor. Jawohl. Ist dann der Jungfer jetzt schon auszusagen? Wen hätte ich fragen sollen jetzt? Beklagten? Auf Ehe, ich nehme gute Lehren an. Wie unbefangen. Ja, fragt den Beklagten, fragt, macht ein Ende, fragt, ich bitte euch sehr. Dies ist die letzte Sache, die ihr führt. Die letzte? Was? Ei, freilich, den Beklagten. Verflucht, das piepske Perlhuhn mir. Stets liegt der Kloß von Nudeln mir im Sinn. Was liegt, was für ein Kloß liegt euch? Der Nudelkloß. Verzeiht, den ich dem Huhne geben soll. Tut eure Schuldigkeit, sag ich zum Henker. Beklagter, trete vor. Ja, Dorfrichter. Ruprecht, Veits des Kosseten Sohn aus Heusum. Vernahm er dort, was vor Gericht soeben Frau Marthe gegen ihn hervorgebracht? Ja, Herr Dorfrichter, das habe ich. Getraut er sich, etwas dagegen aufzubringen? Was? Bekennt er? Oder unterfängt er sich hier wie ein gottvergessener Mensch zu leugnen? Was ich dagegen aufzubringen habe? Dass sie kein wahres Wort gesprochen hat. So, und das denkt er zu beweisen? Oh ja. Die würdige Frau Marthe, die... Beruhige sie sich. Es wird sich finden. Was geht Ihnen die Frau Marthe an, Herr Richter? Was mir? Bei Gott, soll ich als Christ... Herr Schreiber, wisst ihr, den Prozess zu führen? Ach, was? Ob ich? Ein und wenn euer Gnade... Ruprecht, was glotzt er da? Was hat er aufzubringen? Steht nicht der Esel wie ein Ochse da? Was hat er aufzubringen? Was ich aufzubringen? Er, ja. Er soll den Hergang jetzt erzählen. Mein Seel, wenn man zu Wort mich kommen ließe... Das ist in der Tat, Herr Richter, nicht zu dulden. Also... Glock 10 Uhr mocht es etwa sein, zu Nacht und warm. Just diese Nacht des Januars wie Mai, als ich zum Vater sage, Vater, ich will ein bisschen noch zur Ewe gehen. Aha. Na, sagt er, lauf. Bleibst du auch draußen, sagt er? Ja, meiner Seel, sag ich, das ist geschworen. Na, sagt er, lauf. Um 11 Uhr bist du hier. Na, hat er bald sich ausgesagt. Ich gehe und übern Steig will ich. Und muss durchs Dorf zurückgehen, weil der Bach geschwollen. Ei, alle Wetter, denk ich, Ruprecht. Schlag, nun ist die Gartentür bei Martens zu. Denn bis um 10 lässt's Mädel sie nur offen. Die liederliche Wirtschaft, die... Wenn ich um 10 nicht da bin, komm ich nicht. Drauf... Weiter? Drauf, wie ich in der Dunkelheit mich nähere, hör ich die Gartentüre fernher knarren. Sieh da, da ist die Ewe noch, sag ich. Und schicke freudig euch, von wo die Ohren mir Kundschaft brachten, meine Augen nach. Was sehe ich? Die Ewe ist's. Am Latz erkenne ich sie. Und einer ist's noch obendrein. Wer? Einer noch? Und wer, ihr Klugschwätzer? Ich kann darauf das Abendmahl nicht nehmen. Aha. Stockfinster war's. Und alle Katzen grau. Doch müsst ihr wissen, dass Flickschuster Lebrecht dem Mädel längst mir auf die Fährte ging. So, Lebrecht heißt der ja, Kerl. Ja, Lebrecht. Gut, das ist dein Name. Es wird sich alles finden. Habt ihr es bemerkt im Protokoll, Herr Schreiber? Oh ja, und alles andere, Herr Richter. Sprich weiter, Ruprecht, jetzt, mein Sohn. Ich höre euch ein Gefisper hier, ein Scherzen, ein Zerren hin, Herr Richter, Zerren her. Ein Viertelstündchen dauert so. Ich denke, was wird's doch werden, ist doch heute nicht Hochzeit. Und ehe ich den Gedanken ausgedacht, husch, sind die beiden ins Haus schon, vor dem Pastor. Geht, Mutter, mag es werden, wie es will. Schweig, du mir unberufene Schwätzerin! Wart, bis ich auf zur Rede rufen werde. Sehr sonderbar, bei Gott. Jetzt hebt sich's wie ein Blutsturz mir. Luft jetzt, sag ich, und geh. Und drück und dreht und donnere. Da ich der Dirne Tür verriegelt finde, gestimmt mit Macht auf einen Tritt sie ein. Blitz, Junge, du. Just da sie auf jetzt rasselt, stürzt doch der Krug vom Sims ins Zimmer hin. Und husch bringt einer aus dem Fenster euch. Ich sehe die Schöße noch vom Rocke wehen. War das nicht Lebrecht? Aber wer sonst, Herr Richter, zum Fenster eilt ich hin und find den Kerl noch in den Pfählen hangen, am Spalier. Und da die Klinke in der Hand mir blieb, als ich die Tür eindonnerte, so reiß ich jetzt mit dem Stahl eins Pfund schwer übern Dötz ihm. Den Juster Richter konnte ich noch erreichen. War es eine Klinke? Was? Ob sie... Ja, die Türklinke. Darum. Ihr glaubtet wohl, es war ein Degen? Ein Degen? Ich? Wieso? Der Klinke umgekehrtes Ende war's. So, so. Das umgekehrte Ende war's der Klinke. Zur Sache steht's, ihr Herren, doch zur Sache. Nichts als erlotterien, Herr Schreiber. Na, eher weiter. Jetzt stürzt der Kerl, ich denke, lebst du noch? Und steig aufs Fenster. Als mir eine Handvoll grob gekörnten Sandes wie Hagel stiebend in die Augen fliegt. Verflucht. Sieh da, wer war das? Wer der Lebrecht. Halunke. Meiner Treu, wenn er's gewesen. Wer sonst? Als stürzte mich ein Schlossenregen, so schlag ich jetzt vom Fenster euch ins Zimmer. Ich sitze auf und wische mir die Augen. Und Eva kommt und, ach Herrgott, ruft sie und, Ruprecht, was ist dir doch? So schimpf ich sie und sage liederliche Metze und denke, das ist gut genug für sie. Er ist nicht wert, der Böse. Sie soll schweigen! Frau Marthe, was entgegnet ihr der Rede? Sagt an. Was ich der Rede entgegne? Hier ist mein Zeuge. Ewe, rede. Die Tochter? Nein. Frau Marthe... Nein, warum nicht? Als Zeugin, gnädiger Herr? Steht im Gesetzbuch nicht Titulo, Squarto oder Quinto? Wenn Krüge oder sonst, was weiß ich, von jungen Bengeln sind zerschlagen worden... So zeugen Töchter ihren Müttern nicht. In eurem Kopf liegt Wissenschaft und Irrtum geknetet innig wie ein Teig zusammen. Die Jungfer zeugt noch nicht, sie deklariert jetzt. Ja, deklarieren, gut, Titulo Sexto. Doch was sie sagt, das glaubt man nicht. Tritt vor, mein junges Kind. Hey, Lies! Erlaubt, die Zunge wird sehr trocken mir. Margarete! Ja? Ein Glas Wasser. Gleich. Kann ich euch gleichfalls, Herr Gerichtsrat? Ich danke. Wenn ich freimütig reden darf, Ihr Gnaden, die Sache eignet gut sich zum Vergleich. Sich zum Vergleich? Wie ihr den wollt bewirken, da noch durchaus die Sache nicht entworren, das hätte ich wohl von euch zu hören Lust. Mein Seel, wenn ich, da das Gesetz im Stich mich lässt, Philosophie zu Hilfe nehmen soll, so war's der Lebrecht. Wer? Oder Ruprecht. Wer? Oder Lebrecht, der den Krug zerschlug. Wer also war's? Der Lebrecht oder Ruprecht? Ihr greift, ich seh's mit eurem Urteil ein, wie eine Hand in einen Sack voll Erbsen. Auf meine Ehre, mir wär's vollkommen recht, wenn sie es alle bald gewesen wären. Fragt dort, so werdet ihr's erfahren. Sehr gern. Doch wenn ihr's rausbekommt, bin ich ein Schuft. Sprich doch, mein Kind. Sprich, Evchen. Hörst du? Sprich jetzt, Jungfer Evchen. Denk, dass du hier vor Gottes Richtstuhl bist. Ein Richter, immer weißt du, ist ein Richter und einer braucht ihn heute und einer morgen. Sagst du, dass es Lebrecht war? Nun gut. Und sagst du, dass es der Ruprecht war? Auch gut. Willst du mir hier von einem anderen trätschen? Und dritten etwa? Dumme Namen nennen? Sieh, Kind, nimm dich in Acht. Ich sage nichts. Wenn ihr doch eure Reden lassen wolltet, Geschwätz gehauen nicht und nicht gestochen. Versteh'n's, euer Gnaden, nicht? Die Jungfer weiß, ich wette, was ich will. Was soll das? Dreist heraus jetzt mit der Sprache. Oh, liebste Mutter. Du, ich rate dir. Wer war's? Frau Marthe, das Kind einschrecken. Sie wird sich schon besinnen. Oh ja, besinnen. Flaps doch, schweige jetzt. Der Flickschuster wird dir schon einfallen. Der Satan, ruf den Büttel. Hey, Hanfriede. Nun, nun, ich schweig, Herr Richter, lasst's nur sein. Sie wird euch schon auf meinen Namen kommen. Hör du, mach mir hier kein Spektakel, sag ich. Hör, 49 bin ich alt geworden in Ehren. 50 möchte ich gern erleben. Den 3. Februar ist mein Geburtstag. Heute ist der 1. Mach es kurz. Wer war's? Sie jammert mich. Lasst doch den Krug, ich bitte euch. Ich will nach Utrecht tragen, solch ein Krug. Ich wollt, ich hätte ihn nur entzwei geschlagen. Unedelmütiger du. Pfui, schäme dich. Pfui, Ruprecht, pfui, oh, schäme dich, dass du mir nicht in meiner Tat vertrauen kannst. Da hab ich die Hand dir nicht und sagte ja, als du mich fragtest, Ewe, willst du mich? Und hättest du durchs Schlüsselloch mich mit dem Lebrecht aus dem Kruge trinken sehen, du hättest denken sollen, Eve ist brav, es wird sich alles ihr zum Ruhme lösen. Und ist's im Leben nicht, so ist es jenseits. Und wenn wir auferstehen, ist auch ein Tag. Mein Seel, das dauert mir zu lange, Evchen. Was ich mit Händen greife, glaub ich gern. Warum, O Ruprecht, sprich, warum nicht sollte ich auf dein Vertrauen hin sagen, dass du's warst? Der Ruprecht also war's nicht, Jungfer Eve? Nein, gnädiger Herr. Weil er's denn selbst so will. Um seinetwillen nur verschwieg ich es. Ewe, der Ruprecht nicht? Nein, Mutter, nein. Und wenn ich's gestern sagte, wär's erlogen. Hör, dir zerschlage ich alle Knochen. Tut, was ihr wollt. Frau Marthe. War es der Lebrecht etwa? War's der Lebrecht? Sprich, Evchen, war's der Lebrecht nicht, mein Herzchen? Er Unverschämter, er. Er Niederträchtiger. Wie kann er sagen, dass es Lebrecht? Jungfrau, was untersteht sie sich? Ist das mir der Respekt, den sie dem Richter schuldig ist? Ei, war's der Richter dort? Wert selbst vor dem Gericht ein armer Sünder dazustehen. Er, der wohl besser weiß, wer es gewesen. Dorfrichter Adam! Hä? Hat er den Lebrecht in die Stadt nicht gestern geschickt nach Utrecht vor die Kommission mit dem Attest, das die Rekruten aushebt? Wie kann er sagen, dass es Lebrecht war? Nun, wer denn sonst, wenn's Lebrecht nicht zum Henker, nicht Ruprecht ist, nicht Lebrecht ist? Was machst du? Mein Seeler, Richter Adam. Lasst euch sagen, dem Lebrecht bin ich selbst begegnet gestern, als er nach Utrecht ging. Früh war's, Glock 8. Es kann ein Dritter wohl gewesen sein. Ach was! Erzählt den Hergang uns. Verzeihen, euer Gnaden. Hierauf wird euch die Jungfer schwerlich dienen. Nicht dienen, mir nicht dienen. Und warum nicht? Ein dwatsches Kind. Ihr seht's gut, aber dwatsch, blutjung, gefirmelt kaum. Verschämt sich noch. Ihr seid sehr nachsichtsvoll, Herr Richter Adam. Sehr mild in allem, was die Jungfer angeht. Ihr Vater war ein guter Freund von mir. Wollen euer Gnaden heute huldreich sein, so tun wir hier nicht mehr als unsere Pflicht und lassen seine Tochter gehen. Ich spüre große Lust in mir, Herr Richter Adam, der Sache völlig auf den Grund zu kommen. Sei dreist, mein Kind. Sag, wer den Krug zerschlagen. Vor niemand stehst du in dem Augenblick, der einen Fehltritt nicht verzeihen könnte. Mein lieber, würdiger und gnädiger Herr, es ist des Himmels wunderbare Fügung, die mir den Mund in dieser Sache schließt. Ich kann hier, wer den Krug zerschlug, nicht melden. Früh oder spät will ich's der Mutter sagen. Doch hier das Tribunal ist nicht der Ort, wo sie das Recht hat, mich danach zu fragen. Nein, rechtens nicht. Auf meine Ehre nicht. Wenn sie den Eid hier vor Gericht will schwören, so fällt der Mutter Klage weg. Was sagt zu der Erklärung Sie, Frau Marthe? Wäre das ein anderer als der Ruprecht sich in ihre Kammer gestern schlich, gegründet? Versteht mich wohl. So säumt ich hier nicht länger. Den Stuhl setzt ich zur ersten Einrichtung ihr vor die Tür und sagte, geh, mein Kind, die Welt ist weit, da zahlst du keine Miete. Und lange Haare hast du auch geerbt, woran du dich, kommt Zeit, kommt Rat, kannst hängen. Ruhig, ruhig, Frau Marthe, vom Krug ist dir die Rede. Beweis, dass Ruprecht ihn zerbrach. Gut, gnädiger Herr, erst will ich hier beweisen, dass Ruprecht mir den Krug zerschlug. Und wenn ihr Frau Brigitte jetzt so ruft, die seine Mum ist, so genügt mir die, weil die den Hauptpunkt just bestreiten wird. Denn die hat Glock 10:30 im Garten, merkt wohl, bevor der Krug zertrümmert worden. Wortwechselnd mit der Eve ihn schon getroffen. Wer hat mich? Hat Brigitte? Mich mit Eve im Garten? Ihn mit der Eve im Garten, Glock 10:30 im Wort gewechselt, kosend halb zerrend, als wollte er sie zu etwas überreden. Verflucht, der Teufel ist mir gut. Schafft diese Frau herbei. Ihr Herren, ich bitte euch, das ist kein wahres Wort. Das ist nicht möglich. Oh, warte, Halunke, hey, der Büttel, Hanfried. Hör, du verfluchter Schlingel, du, was machst du? Warum verschwiegst du deinem Vater, dass du schon mit der Dirne im Garten schwänzt? Warum verschwiegst du's? Gott, Schlag und Donner, weil's nicht wahr ist, Vater. Nimm dich in Acht, du und die saubere Jungfer Eve dort. Wie ihr auch vor Gericht euch stellt, ihr steckt doch unter einer Decke noch. Wird euer Gnaden diese Sache nicht ermüden? Sie zieht sich in die Länge. Euer Gnaden haben meine Kassen noch und die Registratur. Ich bin der Meinung... Abzuschließen, gut. Erlaubt, ich bin der Meinung, fortzufahren. Ihr seid der Meinung? Auch gut. Sonst würde ich auf Ihre morgen früh Glock 9 die Sache zu eurer Zufriedenheit beenden. Ihr wisst nun meinen Willen. Wie ihr befehlt. Herr Schreiber, schickt die bitte ab. Sie sollen zugleich ins Amt die Frau Brigitte laden. Und nehmt euch selbst der Sache ein wenig an. Sehr wohl. Inzwischen könnte man, wenn's so gefällig vom Sitze, sich ein wenig lüften. Na ja, gebt ein Glas Wein mir in der Zwischenzeit. Von ganzem Herzen gern. Hey, Margarete. Ja. Geh vom Versiegelten, Margarete. Hier der Schlüssel. und Butterfrisch gestampft. Käse auch aus Limburg und von der fetten Pommer Sträuchergans. Halt einen Augenblick, macht nicht so viel Umstände. Ich bitte euch sehr, Herr Richter. Schert zum Teufel euch. Wie? Ihr Volk tut, was ich sagte. Schickt ihr die Leute fort, Herr Richter? Sie treten ab, wenn ihr erlaubt. Bloß ab, bis Frau Brigitte erscheint. Wie ihr wollt. Doch ob's der Mühe sich verlohnen wird. Meint ihr, dass es so lange Zeit wird währen, bis man im Ort sie trifft? Ist heute Holztag? Die Muhme ist zu Hause. Verflucht. Was ich sagen wollte, wie kamt ihr doch zu eurer Wund, Herr Richter? Das ist ein böses Loch für wahr im Kopf, das. Ich fiel. Ihr fielt? So. Wann? Gestern Abend? Heute. Block 17:30, verzeiht, am Morgen früh, da ich eben aus dem Bett stieg. Worüber? Über, gnädiger Herr Gerichtsrat, die Wahrheit euch zu sagen über mich. Ja, ich schlug euch häuptlings an dem Ofen nieder. Bis diese Stunde weiß ich nicht, warum. Von hinten? Wie, von hinten? Oder vorn. Ihr habt zwei Wunden, vorne ein und hinten. Von vorn und hinten. Margarete! Ja? Hey, deck auf, mach zu! Doch wie? Erst so, dann so. Erst auf die Ofenkante, die vorn die Stirn mir einstieß und so dann vom Ofen rückwärts auf den Boden wieder, wo ich mir noch den Hinterkopf zerschlug. Ist euch gefällig? Hättet ihr ein Weib, so würde ich wunderliche Dinge glauben, Herr Richter. Wieso? Ja, bei meiner Treu, so ringse ich, zerkritzt euch und zerkratzt. Nein, Gott sei Dank, Frauennägel sind es nicht. Auf euer Wohlergehen. Und gerade auch heute noch die Perücke seltsam einzubüßen, die hätte euch eure Wunde noch bedeckt. Ja, ja, jedwedes Übel ist ein Zwilling. Wie, Teufel, aber sagt mir, ging das zu? Was? Na, dass ihr die Perücke eingebüßt. Ja, seht, ich sitz und lese gestern Abend ein Aktenstück und duck so tief mich in den Streit, dass bei der Kerzeflamme lichterloh mir die Perücke angeht. Ich will sie von mir werfen, doch ehe ich noch das Nackenband gelöst, brennt sie wie Sodom und Gomorra schon. Kaum, dass ich die drei Haare noch mir rettete. Verwünscht, und eure andere ist in der Stadt. Bei dem Perückenmacher. Doch, der Wein. Nicht allzu rasch, ich bitte, Herr Richter Adam. Ei, was die Stunde rollt, ein Gläschen hier. Der Lebrecht, wenn der Kauz dort war gesprochen, er hat auch einen bösen Fall getan. Auf meine Ehre. Wenn hier die Sache, wie ich fast fürchte, unentworren bleibt, so werdet ihr an eurem Ort den Täter leicht noch an seiner Wunde erkennen können. Ah. Wie hoch ist euer Fenster? Dort, Frau Marthe. Mein Fenster? Das Fenster jener Kammer, ja, worin die Jungfer schläft. Mehr als 9 Fuß das Fenster nicht vom Boden. Jedoch sehr ungeschickt zum Springen, denn auf 2 Fuß steht von der Wand ein Weinstock, der seine Knotkenäste rankend hindurch einen Spalier treibt, längs der ganzen Wand. Es wird ein Eber ein gewaffneter Mühe, mit den Fingernarben durchzubrechen. Es hing auch keiner drin. Meint ihr? Ach, geht. Wie traf er denn den Sünder? Auf den Kopf? Er Rupprecht! Ihn dort frage ich. Wird man's hören? 2-mal, ihr Herrn. Halunke, das behielt er. 2-mal? Er konnte ihn mit 2 solchen Hieben erschlagen, weiß er. Hätte ich ihn erschlagen, so hätte ich ihn. Es wäre mir gerade recht. Leg er hier vor mir tot, so könnte ich sagen, der war's, ihr Herrn. Ich hab euch nicht belogen. Ja, tot, das glaube ich. Aber so, hier, was wir lieben, gnädiger Herr, stoßt an. Was recht und gut und treu ist, Richter Adam. Ach ja. Nun dann, zum Schluss jetzt, wenn's gefällig ist. Ihr seid zuweilen bei Frau Marthe wohl, Herr Richter Adam. Nicht allzu oft, gestrenger Herr, verzeiht. Frau Marthe, habt ihr's mit Richter Adam wohl verdorben? Er sagt, er spreche nicht mehr bei euch ein. Ja, gnädiger Herr, verdorben das just nicht. Doch dass ich oft in meinem Haus ihn sehe, das vom Herrn Vetter, kann ich just nicht rühmen. 9 Wochen sind's, dass er's zuletzt betrat. Und sonntags, wenn er auf das Vorwerk geht? Ja, da guckt er in die Fenster mir und saget guten Tag zu mir und meiner Tochter. Doch dann geht er wieder seiner Wege. Sollte ich auch dem Manne wohl... Schenkt ein, Herr Richter Adam, seid so gut. Hier, Frau Brigitte, herein. Ist das die Frau, Herr Schreiberlicht? Das ist die Frau Brigitte, euer Gnaden. Nun denn, so lasst die Sache uns jetzt beschließen. Was bringt uns Frau Brigitte dort für eine Perücke? Die Frau fand die Perücke im Spalier bei Frau Margrethe Rull. Sie hing gespießt gleich einem Nest im Kreuzgeflecht des Weinstocks. Dicht unterm Fenster, wo die Jungfer schläft. Was, bei mir im Spalier? Herr Richter Adam, habt ihr mir etwas zu vertrauen, so bitte ich um die Ehre des Gerichts, ihr seid so gut und sagt mir's an. Ich euch? Nicht? Habt ihr nicht? Auf meine Ehre. Hier die Perücke, ist die eure nicht? Hier die Perücke, ihr Herrn, ist die meine. Ach. Das ist Blitzelement, die nämliche, die ich dem Burschen vor 8 Tagen gab, nach Utrecht sie zu Meister Mehl zu bringen. Wem? Was? Dem Ruprecht? Mir? Warum hat er nicht die Perückhalunke abgegeben? Warum ich sie... Gottshimmeldonnerschlag, ich hab sie in der Werkstatt abgegeben. Der Meister Mehl nahm sie. Sie abgegeben. Und jetzt hängt sie im Weinspalier bei Martens? Ihr Herrn, der Ruprecht, meine ich halt zu Gnaden, der war's wohl nicht. Denn da ich gestern Nacht hinaus aufs Vorwerk gehe, hörte ich die Jungfer gedämpft im Garten hinten jemand schelten. Pfui, schäm er sich, er Niederträchtiger. Was macht ihr? Fort, ich werde die Mutter rufen. Drauf, Eva durch den Zaun hin. Eva rufe ich, nur was hast du, was auch gibt's? Und still wird es. Nun wirst du antworten. Was wollt ihr, Muhme? Was hast du vor, frag ich. Was werd ich haben? Ja, ist es der Ruprecht? Ei, so ja, der Ruprecht. Nun geht euren Weg doch nur. Mithin? Mithin? Schweigt, lass die Frau vollenden. Da ich vom Vorwerk nun zurückkehre, zur Zeit der Mitternacht etwa, und just im linken Gang bei Martens bin, huscht euch ein Kerl bei mir vorbei. Kahlköpfig, mit einem Pferdefuß, und hinter ihm erstinkt's wie Dampf von Pech und Haar und Schwefel. Ist sie toll, Brigitte? Der Teufel meint sie wär's? Still, still. Mein Seel, ich weiß, was ich gesehen und gerochen. Ach. Da heute mit Erstaunen ich vernehme, was bei Frau Marthe Rull geschehen, und ich den Krugzertrümmerer auszuspionieren, den Platz, wo er gesprungen, untersuche, was find ich euch für eine Spur im Schnee? Und rechts, fein und scharf und nett gekantet, immer ein ordentlicher Menschenfuß. Und links, unförmig, grob hineingetölpelt, ein ungeheurer, glotziger Pferdefuß. Geschwätz, wahnsinnig. Das ist nicht möglich, Frau. Aber bei meiner Treu. Erst am Spalier, da, wo der Sprung geschehen, seht einen weiten, schneezerwühlten Kreis, als ob sich eine Sau darin gewälzt. Und Menschenfuß und Pferdfuß spurt von hier quer durch den Garten bis in alle Welt. Verflucht. Hat sich der Schelm vielleicht erlaubt? Was, ich? Verkappt des Teufelsart? Oh, schweigt, Ruprecht, schweigt. Herr Schreiber Licht, sag ich, da er nun hertritt, von euch geschickt, spart eure Session. Den Krugzertrümmerer judiziert ihr nicht. Der sitzt nicht schlechter euch als in der Hölle. Hier ist die Spur, die er gegangen ist. So hat der Schreiber selbst sich überzeugt? Euer Gnaden, mit dieser Spur hat's völlige Richtigkeit. Ein Pferdefuß? Fuß eines Menschen, bitte. Doch präterpropter wie ein Pferdehuf. Mein Seel, ihr Herrn, die Sache scheint mir ernsthaft. Ich trage darauf an, bevor wir ein Konklusum fassen, im Haag bei der Synode anzufragen, ob das Gericht befugt sei, anzunehmen, dass Beelzebub den Krug zerbrochen hat. Ein Antrag, wie ich ihn von euch erwartet. Was wohl meint ihr, Herr Schreiber? Je nun, vollendet Frau Brigitte den Bericht, so wird euer Gnaden der Fall aus der Verbindung wohl sich klären. Hierauf, Herr Schreiber Licht, sag ich, lasst uns die Spur ein wenig doch verfolgen. Gut, sagt er, Frau Brigitte, ein guter Einfall. Vielleicht gehen wir uns nicht weit um, wenn wir zum Herrn Dorfrichter Adam gehen. Zum Herrn Dorfrichter Adam? Hier zu mir? Zu euch, ja. Wird doch der Teufel nicht in dem Gerichtshof wohnen? Die Spur geht hinten ein bis an die Schwelle. Sollte er vielleicht hier durchpassiert? Kann sein. Die Spur vorn aus... War eine Spur vorn aus? Ja. Vorn aus, verzeihen euer Gnaden, keine Spur. Ja, vorn aus war der Weg zertreten. Zertreten? Durchpassiert. Ich bin ein Schuft. Der Kerl, passt auf, hat den Gesetzen hier was angehängt. Ich will nicht ehrlich sein, wenn es nicht stinkt in der Registratur. Wenn meine Rechnungen, wie ich nicht zweifle, verwirrt befunden werden sollten auf meine Ehre, ich stehe für nichts ein. Ich auch nicht. Sagt, ist jemand im Orte, der missgeschaffene Füße hat? Allerdings ist jemand hier in Häusem. So, wer? Wollen euer Gnaden den Herrn Richter fragen? Den Herrn Richter Adam? Ich weiß von nichts. Soviel ich weiß, ist alles gerade gewachsen. Nun, wen hier meint ihr? Lasst er doch seine Füße draußen. Was steckt er unter den Tisch, verstört sie ihn, dass man fast meint, er wäre die Spur gegangen. Wer? Der Richter Adam? Ich, die Spur? Bin ich der Teufel? Ist das ein Pferdefuß? Auf meine Ehre, der Fuß ist gut. Macht jetzt mit der Session sogleich ein Ende. Ein Fuß, wenn den der Teufel hätte, so könnte er auf die Bälle gehen und tanzen. Das sag ich auch. Wo wird der Herr Dorfrichter? Ach, was ich... Macht, sag ich, gleich ein Ende. Den einzigen Skrupel nur, ihr würdigen Herren, macht, dünkt mich, dieser feierliche Schmuck. Was für ein feierlicher... Hier, die Perücke. Wer sah den Teufel je in solcher Tracht? Wir wissen hierzuland nur unvollkommen, was in der Hölle Mod ist, Frau Brigitte. Man sagt, gewöhnlich trägt er eigenes Haar. Doch auf der Erde, bin ich überzeugt, wirft er in die Perücke sich, um sich den Honoratioren beizumischen. Nichts würd ihr. Wehrt vor allem Volk ihn schmachvoll vom Tribunal zu jagen. Was euch schützt, ist einzig nur die Ehre des Gerichts. Schließt eure Session. Ich will nicht hoffen. Ihr hofft jetzt nichts, ihr zieht euch aus der Sache. Glaubt ihr, ich hätte? Ich, der Richter? Gestern im Weinstock die Perücke eingebüßt? Hüte Gott, die Eure ist ja im Feuer wie Sodom und Gomorra aufgegangen. Vielmehr, vergebt mir, gnädiger Herr, die Katze hat gestern in die seinige gejungt. Ihr Herren, wenn hier der Anschein mich verdammt, solange die Jungfer schweigt, begreife ich nicht, mit welchem Recht ihr mich beschuldigt. Hier auf dem Richtstuhl von Häusem sitze ich und lege die Perücke auf den Tisch. Den, der behauptet, dass sie mein gehört, fordere ich vor das Oberlandgericht in Utrecht. Die Perücke passt euch doch, mein Seel, als wäre auf euren Scheiteln sie gewachsen. Patsch! Oh. Verleumdung! Nicht? Als Mantel um die Schulter mir noch zu weit. Wie viel mehr um den Kopf? Ei, solch ein Donnerwetterkerl! Still er! Ei, solch ein blitzverfluchter Richter das! Noch einmal, wollt ihr gleich, soll ich die Sache enden? Ja, wenn euer Gnaden erlauben, fälle ich jetzt zu die Sentenz. Und Ruprecht dort, der Racker, ist der Täter. Oh, gut, das weiter. Den Hals erkenne ich ins Eisen ihm. Und weil er ungebührlich sich gegen seinen Richter hat betragen, schmeiß ich ins Gefängnis ihn. Wie lange werde ich noch bestimmen? Den Ruprecht? Ins Gefängnis, mich? Ins Eisen! Seid ihr fertig? Den Krugmantel mag er ersetzen, oder nicht? Gut denn, beschlossen ist die Session. Und Ruprecht appelliert an die Instanz zu Utrecht. Er erst nach Utrecht appellieren. Was, ich? In das Gefängnis gehen? Den Hals ins Eisen stecken. Seid ihr auch Richter? Er dort, der Unverschämte, der dort sitzt, er selber war's. Du hörst zum Teufel, schweig! Denn Ruprecht krümmt bis dahin sich kein Haar. Auf, Ruprecht! Der Richter Adam hat den Krug zerbrochen. Ei, war er? Der dort? Er, ja. Auf jetzt, Ruprecht. Er war bei deiner Ewe gestern. Auf, fass ihn. Schmeiß ihn jetzt, so wie du willst. Verzeiht, ihr Herren, ich bin sogleich zurück. Hier, auf. Halt ihn, was denn? Blitzige Teufel. Hast du ihn? Gott, Schlag und Gott, das ist ein Mantel bloß. Fort, ruf den Büttel. Ratz, das ist eins und Ratz und Ratz. Noch eins, ich geb's dem Mantel, weil der Buckel fehlt. Er ungezogener Mensch. Schafft hier mir Ordnung. An ihm, wenn er sogleich nicht ruhig ist, ihm wird der Spruch von Eisen heute noch wahr. Sei ruhig, du vertragter Schliegel. Ei, Evchen. Evchen, wie habe ich heute schändlich dich beleidigt? Ei, Gottsblitz, alle Wetter und wie gestern. Ei, du mein goldenes Mädchen, Herzensbraut. Wirst du dein Lebtag mir vergeben können? Ach, Herr Gerichtsrat, wenn ihr jetzt nicht helft, sind wir verloren. Verloren? Warum das? Oh Gott, was gibt's? Errettet Ruprecht von der Konskription. Konskription? Denn diese Konskription, der Richter Adam hat mir es als ein Geheimnis anvertraut, geht nach Ostindien, das heißt in den Tod. Was, nach Ostindien? Bist du von Sinnen? Hier ist der Brief, die stille, heimliche Instruktion, die Landmiliz betreffend. Ihr seht, ich bin von allem unterrichtet. Oh, unerhört arglistiger Betrug. Der Brief ist falsch. Falsch? Falsch, so wahr ich lebe. Zum Dienst im Landesinnern. Kein Mensch denkt dran, ihn nach Ostindien zu schicken. Und zum Beweise meines Worts, den Ruprecht, wär's so, wie du mir sagst, ich kauf ihn frei. Oh Himmel, wie belogt der Böswicht mich. Denn mit der schrecklichen Besorgnis eben quält er mein Herz und kam zur Zeit der Nacht, mir ein Attest für Ruprecht aufzudringen, bewies, wie ein erlogenes Krankheitszeugnis von allem Kriegsdienst ihn befreien könnte, erklärte und versicherte und schlich, um es mir auszufertigen, in mein Zimmer. So Schändliches, ihr Herren, von mir fordernd, dass es kein Mädchenmund wagt, auszusprechen. Oh, der nichts würde, schändliche Betrüger. Lass den Pferdehuf, mein süßes Kind. Sie hätte ein Pferd bei dir den Krug zertrümmert, ich wäre so eifersüchtig just als jetzt. Das sage ich auch. Küsst und versöhnt und liebt euch. Und Pfingsten, wenn ihr wollt, mag Hochzeit sein. Ans Fenster! Ihr seht, wie der Richter Adam bergauf, bergab als Flöhe Rat und Galgen das aufgepflügte Winterfeld durchstampft. Was ist das, Richter Adam? Allerdings. Geschwind, Herr Schreiber, fort, holt ihn zurück. Dass er nicht übelrettend Ärger mache. Von seinem Amt zwar ist er suspendiert und euch bestelle ich bis auf weitere Verfügung, hier im Ort es zu verwalten. Zur Desertion hin zwingen will ich nicht. Ich mache fort mich. Ja, schon wieder. Sag doch, gestrenger Herr, wo finde ich auch den Sitz in Utrecht der Regierung? Weshalb, Frau Marthe? Weshalb? Ich weiß nicht. Soll hier dem Kruge nicht sein Recht geschehen? Verzeiht mir allerdings. Und Dienstag ist und Freitag Session. Gut, auf die Woche stelle ich dort mich ein. Heinrich von Kleist, Der zerbrochene Krug, in der Funkfassung von Eduard Reinacher. Personen: Gerichtsrat Walter, Rudolf Ried. Dorfrichter Adam, Ernst Walter Mitulski. Schreiber Licht, Heinz Stöver. Frau Marthe Rull, Lotte Kleinschmidt. Ihre Tochter Eve, Solveig Thomas. Bauer Veit Tümpel, Ernst Altmann. Sein Sohn Ruprecht, Klaus-Jürgen Wussow. Frau Brigitte, Sophie Coseus. Ein Bedienter, Hans Kautz. Zwei Mägde, Angelika Aurell und Käthe Jenicke. Ton, Reinhold Germann. Schnitt, Edith Eichhorn. Regie, Ulrich Lauterbach. Das war Archivschätze, das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Heute über das Theater im Radio. Die Sendung sowie das vorgestellte Hörspiel können Sie in unserem Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek nachhören. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Hörspiel haben, dann hören Sie doch morgen am Sonntag um 22 Uhr auf unserem Hörspielsendeplatz zum 100. Geburtstag von Stanislaw Lem sein Hörspiel Test. Alles hier auf hr2 und zum Nachhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Thank you.